Die BRD wurde in den Folgejahren Exportweltmeister auf Kosten der deutschen Arbeiter. Deren Löhne stagnieren seit 1995, Politiker und Manager hingegen haben sich ihre Einkünfte prächtig erhöht. Und wo Diäten nicht ausreichen, helfen Nebentätigkeiten oder Preisverleihungen. Wenn es in der EU irgendwo Probleme gab, waren die Deutschen gefragt mit ihrem Scheckbuch. Erhob Deutschland jedoch auch nur den geringsten Anspruch, erschien in der Auslandspresse hakenkreuzgeschmückte Uniform. Ob Italien oder Griechenland, Polen oder Tschechien, wenn es um Reparation oder Wiedergutmachung ging, haben diese sogenannten Freunde jederzeit bereitwillig die Hand aufgehalten. Aber die EU alleine reichte nicht aus. Einstmals wurde den Besiegten des Zweiten Weltkriegs die Besatzungskosten aufgebürdet. Sie sollten also dafür bezahlen, dass sie von den Stiefeln der Sieger in den Staub getreten wurden. Nach dem Ende der Besatzung blieben diese Truppen einfach im Land. Jetzt nicht mehr als Besatzer, sondern als Beschützer. Der Haushaltsposten blieb bestehen. Statt Besatzungskosten wurden jetzt Stationierungskosten eingetrieben. Die Soldaten der Siegermächte sorgten dafür, dass die deutschen Freunde weiterhin von den Stiefeln der Sieger in den Staub getreten wurden. Natürlich lernen die USA dazu. In Vietnam haben sie noch auf eigene Rechnung gekämpft. Seit 1990 werden die Verbündeten entweder beteiligt oder massiv zur Kasse gebeten. Als die USA ihre Ölversorgung aus Kuwait gegen ihre ehemaligen Ziehsohn Saddam Hussein sicherstellten, zahlte die BRD offiziell 15 Milliarden D-Mark Kriegskosten. Warum? Vae victis, wehe dem zu Vasallendiensten gezwungenen Besiegten. Seit der rot-grünen Regierung Schröder-Fischer schickt die BRD Söldnertruppen ins Gefecht. Bundeswehrsoldaten, die mit Sonderzahlungen geködert werden, in Amerikas Kriege zu ziehen. Die Sonderzahlungen erfolgen natürlich aus deutschen Kassen. Konrad Adenauer hat 1952 Wiedergutmachung mit Israel ausgehandelt, endgültig und abschließend. Seitdem ist nichts endgültig und schon gar nichts abgeschlossen. Offiziell sind mindestens 152 Milliarden Euro an Israel geflossen und trotzdem ist noch nichts wiedergutgemacht oder gar abgeschlossen. Im Gegenteil, heute gibt es neue Forderungen. Wir sind Opfer des Holocaust. Wir haben nach 65 Jahren in Israel keine anständige Rente. Folglich soll Deutschland zahlen. Wie? 65 Jahre auf der faulen Haut gelegen, anstatt sich die Rente zu erarbeiten und jetzt die Hand aufzuhalten? Unsere Eltern waren Opfer des Holocaust. Wir haben als Kinder unter deren Traumatisierung gelitten. Deshalb sind auch wir Opfer. Ach so, weil die elterliche Erziehung nichts getaugt hat, soll Deutschland bezahlen? Die Deutsche Reichsbahn hat die Opfer nach Auschwitz geschafft und dabei Gewinne erzielt. Diese müssen an die Überlebenden abgeführt werden. Warum? Haben die Überlebenden ihre Fahrt etwa selbst bezahlt? Dann reichen Sie doch bitte die Quittung für den Fahrpreis ein. Falls die damit bezahlte Leistung nicht erbracht wurde, erhalten Sie das Geld selbstverständlich zurück. Die fortwährenden Zahlungen aus einer Selbstverpflichtung der BRD-Führung sind Hochverrat am deutschen Volksvermögen. Propagandaverbrechen. Jeder Mensch ist bestrebt, seine Unschuld zu beweisen, wenn ihm ein Verbrechen vorgeworfen wird. Was im zwischenmenschlichen Bereich als selbstverständlich vorausgesetzt wird, gilt in Bezug auf die deutsche Geschichte ganz und gar nicht. Die Geschichtskenntnisse der Qualitätsmedien beschränken sich auf das, was früher zu Recht Feindpropaganda genannt wurde. Die deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg wurde im Versailler Vertrag festgelegt, um ruinöse Reparation einzufordern. Diese Alleinschuld wird immer noch von jenen Sendern behauptet, die von deutschen Gebührenzahlern finanziert wurden. Dabei steht selbst in den offiziellen Geschichtsbüchern, dass Deutschland als einzige europäische Macht bis zum Kriegsausbruch versucht hat, diesen Krieg zu verhindern. Frankreich, Russland und England haben dagegen gezielt auf diesen Krieg hingearbeitet und alle deutschen Vermittlungsversuche abgelehnt. Diese gleichen Medien benutzten gerne Formulierungen wie Überfall auf Polen oder Überfall auf Sowjetunion. Wer eine geschichtliche Richtungsstellung versucht, wird bezichtigt, den Zweiten Weltkrieg umdeuten zu wollen. Umdeuten? Der Kriegsplan der Polen besagte, die Wehrmacht im eigenen Land zu zerschlagen und sich dann mit den von Westen einfallenden Franzosen und Briten in Berlin zu treffen. 1939 hat Deutschland bis kurz vor Kriegsausbruch Verhandlungsvorschläge unterbreitet, während in Polen bereits eifrig ethnische Säuberungen durchgeführt wurden mit einem wachsenden Druck auf den deutschen Bevölkerungsteil. Der Anschluss Österreichs wird als feindliche Besetzung umgedeutet, obwohl auf allen Bildern jubelnde Österreicher zu sehen sind, die endlich jene Hoffnung erfüllt sahen, die sie seit 1918 gehegt hatten. Wieder Bestandteil des Deutschen Reiches zu sein, wie seit 1000 Jahren. Das Münchner Abkommen war keine Einigung auf Kosten der Tschechei, sondern nur eine Revision des Unrechts der Siegermächte. Überwiegend deutsch besiedelte Gebiete sollten ursprünglich im Deutschen Reich zugeschlagen werden. Erst nach dem Waffenstillstand wurde im Friedensvertrag von Seiten der Sieger dagegen verstoßen. Auch die Zerschlagung der Tschechoslowakei ließ sich ganz anders als von Dokomödien Knopp dargestellt. Deutschland ist nicht einmarschiert, sondern es wurde als Schutz- und Ordnungsmacht von einem gescheiterten Staat herbeigerufen. Der Überfall auf die Sowjetunion erfolgte als Schlag gegen eine aufmarschierte Angriffsarmee. Hätte Hitler nicht etwas schneller gehandelt, hätte Stalin mit gewaltiger Übermacht losgeschlagen. Die Sowjetarmeen hatten keinerlei Verteidigungsstellung vorbereitet. Nur so erklären sich die erstaunlichen Anfangserfolge der Operation Barbarossa. Das schlimmste Kapitel der erzwungenen deutschen Geschichtsschreibung ist jedoch etwas, das seit einer jüdisch finanzierten US-Filmproduktion Holocaust genannt wird. Jeder Versuch, diese Ereignisse richtigzustellen, wird von BRD-Gerichten unterbunden. Sogar der Antrag auf eine Beweisführung ist strafbar. Naturwissenschaftliche Argumente, die sonst vor Gericht als die eindeutigsten Beweise angesehen werden, sind nicht einmal zugelassen. Fotografien aus den Konzentrationslagern, die wohlgenährte und der Witterung entsprechend ausgerüstete Gefangene zeigen, gelten als Propaganda, während Zeichnungen der Gefangenen als unumstößliche Dokumente gelten. Selbst der abstruseste Augenzeugenbericht hat unumstößliche Beweiskraft, während jeder Versuch, diese Darstellung zu erschüttern, als Verharmlosung oder Relativierung bestraft wird. Erwiesene Falschdarstellungen, erfundene Leidensgeschichten bleiben unbestraft. Der Versuch, die Tatsache herauszuarbeiten, wird bestraft. Die Zahlen sind unantastbar. Jeder Versuch, die offiziell festgelegten und niemals forensisch geprüften Zahlen zu berechnen, wird als Leugnung verfolgt. Der schönste Vorwurf ist jener der mangelnden Empathie gegenüber den Überlebenden. Wenn beispielsweise statt der 4 Millionen Opfer von Auschwitz, eine Zahl aus dem Nürnberger Militärtribunal, wohl anbemerkt, von 1 Million Opfern, die heute meistgenannte Zahl, gesprochen wird. Ein absolutes Sakrileg ist der Hinweis darauf, dass beim Suchdienst des Roten Kreuzes in Arolsen sogar nur 78.000 Opfer in den Listen stehen. Die Propagandaverbrechen setzen sich in der Gegenwart fort. So wird der iranische Präsident Ahmadinejad immer noch mit Israel muss von der Landkarte verschwinden zitiert, obwohl längst selbst dem letzten Schwanzlurch von Redakteur die korrekte Übersetzung dieses israelischen Regime muss Geschichte werden bekannt ist. Versprochen wird objektive Information, geliefert nur tendenziöse Propaganda. Die fortgesetzte Volksverhetzung durch unwahre Propagandabehauptung ist Hochverrat an der deutschen Geschichte. Zerstörung von Schule und Ausbildung. Deutschland hatte einmal ein vorbildliches und höchst effizientes Schul- und Ausbildungssystem. Dieses System bestand aus Volks- und Berufsschule, Realschule, Gymnasium und Universität. Die Volksschule war im Gegensatz zur heutigen Hauptschule keine Restschule. Wer die Volksschule absolviert hatte, konnte lesen, schreiben und rechnen. Er war ausbildungsfähig und auf das Leben vorbereitet. In der darauffolgenden Lehre wurde die Praxis im Betrieb und die Theorie in der Berufsschule vermittelt. Wer seinen Abschluss als Geselle bekommen hatte, hatte 12 Jahre Ausbildung hinter sich, 12 Jahre Schule und die letzten 3 Jahre parallel dazu eine Lehre für einen qualifizierten Beruf. Wem das genügte, der blieb ein versierter Facharbeiter, wer weiterkommen wollte, dem stand der Weg zum Meister offen. Es lässt sich statistisch zeigen, dass etwa 5% der Menschen das Zeug haben, neue Maschinen zu entwickeln. 15% der Menschen sind in der Lage, Maschinen zu warten und zu reparieren, während 80% der Menschen nur Maschinenbediener sind. Auf das Schulsystem umgelegt wären das 5% Akademiker, die als Diplom-Ingenieure die Technik entwickeln, 15% Absolventen mit mittlerer Reife, die als Techniker oder Wartungsingenieure die Technik in Betrieb halten und 80% Volksschüler, die diese Technik bedienen. Auch wenn es für linke Ideologen fast unbegreiflich ist. Die Menschen sind nicht allesamt gleich befähigt. Jeder Mensch ist ein Individuum, ein unteilbares, mit dem ihm eigene Fähigkeiten, Interessen und Schwächen. Das Abitur als Bildungsnorm festzuschreiben gleicht dem Dekret, dass 2/3 der Männer 1,85 groß sein müssen. Beides geht, wenn die Norm reduziert werden. Wenn ein Zentimeter nur 9 oder gar 8 mm lang ist, lässt sich die Größennorm einhalten und wenn die Anforderungen für das Abitur entsprechend gesenkt werden, gibt es deutlich mehr Abiturienten. Die geforderte Akademisierung der Gesellschaft ist eine widersinnige Ideologie. Die 5-15-80-Verteilung lässt sich nicht aushebeln. Der Facharbeiter, der auf die Produkte seiner Hände stolz ist, leistet mehr für die Gesellschaft als 200 frustrierte Sozialpädagoginnen. Heere von Studierenden, Juristen, Soziologen, Publizisten, Paläontologen, Ägyptologen, Volkswirtschaftlern, Diplomkaufleuten und Kunstgeschichtlern mehren nicht etwa den volkswirtschaftlichen Reichtum, sie zehren ihn auf. Nicht etwa gelernte Bankkaufleute haben die amerikanischen Schrottpapiere gekauft, sondern Leute mit akademischen Würden, mit Doktor- und MBA-Titeln. Die beste Erzieherin für Kinder ist die eigene Mutter. Nicht der Staat, sondern die Eltern stehen in der Verantwortung. Keine Kinderbewahranstalt mit Funktionärserziehung kann das ausgleichen, was das Elternhaus versäumt. Lehrer mit eigenen Kindern, Lehrer, die zwischenzeitlich einen anderen Beruf ausgeübt haben, bringen Lebenserfahrung in die Klassenzimmer, die keine kultusministerielle Vorgabe ausgleichen kann. Stattdessen werden Bildungskrüppel auf die Kinder losgelassen, von der Schule in die Hochschule, in die Schule, das Leben nie gelernt und völlig abhängig von ihrer staatlichen Anstellung, kritiklose Funktionäre, keine Persönlichkeit. Dies alles reicht noch nicht. Das Schulsystem erlebt in den letzten Jahren ein wahres Kesseltreiben. Durch den ständig ansteigenden Ausländeranteil in den Schulen litt die Qualität des Unterrichts enorm. Es ist nicht die Aufgabe der Schule, Deutsch für Ausländer zu lehren, während Kinder, die des Deutschen mächtig sind, sich im Unterricht langweilen und in den Pausen als unwillkommene Minderheit ausgegrenzt werden. Die mittlere Reife, einst ein angesehener Bildungsabschluss, der eine verkürzte Lehre erlaubte, ist heute der Volksschulersatz geworden für Eltern, die ihre Kinder vor allzu großer Überfremdung schützen wollen. Das Abitur erlebte einen doppelten Angriff. Zum einen wurde das Niveau abgesenkt, um die ideologisch gewollte Abiturientenquote zu erreichen. Zum anderen wurde vom 9-jährigen auf das 8-jährige Gymnasium umgestellt, mit eilig zusammengeschusterten und selbst heute noch unausgegorenen Lehrplänen. Oh, die Kultusministerien könnten schon, denn es ist praktisch unmöglich, dass in allen 16 Kultusministerien der BRD ausschließlich Halb- und Vollidioten sitzen. Die ersten Abiturienten des G8 werden dieses Jahr die Schulen verlassen und noch immer sind die Lehrpläne nicht angepasst.